ein gemeinsamer Beitrag für das Frauenbündnis 8. März, in dem, vorher wurde es schon gesagt, eine Reihe von Organisationen jedes Jahr zusammenarbeiten, um auch den Internationalen Frauentag zu begehen und dieses Jahr nochmal gemeinsam mit den Streikenden und mit Verdi. Der Internationale Frauentag war von Anfang an immer auch ein Tag gegen Militarismus, gegen Aufrüstung und Krieg. Wir wollen Frieden, Brot und Freiheit, lautete die Parole damals. In dieser Tradition stehen auch wir. Wir Frauen haben kein Vaterland. Wir stehen auf gegen Nationalismus, gegen immer neue Grenzziehungen, Großmachtstreben und Kriegstreiberei, egal wo und von wem es ausgeht. Frauen gehören immer zu den Hauptleidenden des Krieges. Vergewaltigung als Kriegswaffe, Demütigung, Versklavung gehören zum Standardprogramm des Kriegsarsenals. Den vermeintlichen Feind soll über dessen Frauen soll verwundet werden. Frauenfeindlichkeit ist immer Teil des Krieges. Wir fordern die sofortige Beendigung der Kriegshandlungen in der Ukraine und den Abzug der russischen Armee. Wir fordern aber auch die sofortige Beendigung des Krieges und der Besatzung des NATO-Mitglieds Türkei in Rojava, Nordsyrien. Und wir fordern auch die Beendigung des Krieges im Jemen, der auch mit Waffen aus deutscher Produktion geführt wird. Wenn jetzt in der Bundesrepublik Deutschland das große Aufrüstungsprogramm gestartet wird, dann wissen wir ganz genau, dass das nichts mit der Sicherheit für uns Frauen zu tun hat, sondern dass dies gleichzeitig ein Angriff auf uns Frauen ist. Machen wir uns doch nichts vor. Machen wir uns nicht mit den Herrschenden gemein. Die Kosten werden auf uns abgewälzt werden. Und dazu sagen wir nicht in unserem Namen. Sparprogramme betreffen immer zuerst den sozialen Bereich, den Sorgebereich. Sorgearbeit wird unentlohnt in erster Linie von uns Frauen im familiären Bereich geleistet und als Lohnarbeit in den Care-Berufen, zum Beispiel durch die Pflegekräfte und Erzieherinnen, ebenfalls in der Mehrheit von Frauen. Und es ist nicht erst seit der Corona-Pandemie klar, ohne all die vielen, die tagtäglich um Kinder und Pflegebedürftige kümmern, die Hausarbeit erledigen, putzen, kochen, waschen, einkaufen und so weiter, würde die Gesellschaft schnell zusammenbrechen. Durch den auch jetzt schon feststellbaren Abbau der öffentlichen Daseinsfürsorge nimmt der Teil der gesellschaftlich notwendigen Arbeit, der dann in das Private zurückverlagert wird, immer mehr zu. Unbezahlt, abgewertet und weiterhin von allem von uns Frauen erbracht. Patriarchat und Kapitalismus bilden in unserer Gesellschaft nach wie vor eine feste Verbindung zu Lasten unserer Rechte auf Selbstbestimmung, eigene Existenzsicherung und Lebensentwürfe. Appelle an die Regierung und Politiker helfen da nicht weiter. Wir müssen uns selbst bewegen, uns organisieren, uns den öffentlichen Raum aneignen, so wie heute. Unsere Vorstellung eines solidarischen und guten Lebens für alle den jetzigen Verhältnissen entgegenstellen. Wir verstehen uns als Teil der weltweiten Frauenstreikbewegung. Dazu wurde vorher auch schon was gesagt. Den Streik der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsbereich, des öffentlichen Dienstes mit dem Aufruf zur Arbeitsniederlegung auch der Hausarbeit zu verbinden, ist ein wichtiger erster Schritt zu einem feministischen Streik, wie wir ihn auch aus Argentinien und Spanien kennen. Dessen Erfolgsrezepte lagen unter anderem in der Zusammenarbeit von Frauenbewegung und Gewerkschaften. Und das wollen wir in Zukunft beibehalten und fortsetzen. Wir brauchen keine aufgehängte Fahne der Stadt, um uns daran zu erinnern, dass heute der Internationale Frauentag ist. Wir fordern von der Stadt vielmehr die Anerkennung der Forderungen der Streikenden. Lasst uns den Internationalen Frauentag als Aufforderung verstehen, auch an allen anderen Tagen des Jahres gegen Frauenunterdrückung und Frauenbefreiung zu kämpfen. Sind wir laut, unbescheiden, unerschrocken, aufsässig und widerständig, denn gemeinsam werden wir siegreich sein. Danke.